Zum 63. Jahrestag des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg brachte das Korps der Militärattachés in der DVJK dem Marschall Kim Jong-un einen Blumenkorb und ein Gratulationsschreiben dar. Der Doyen des Korps der Militärattachés und Verteidigungsmilitärattaché in der Botschaft der Volksrepublik China, Zhang Ping, übergab am 26. Juli dem Minister für Volksstreitkräfte, Armee General Park Yong-sik, den Blumenkorb und das Gratulationsschreiben für Kim Jong-un.